Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Zunächst einmal können wir als existierend auf der Erde seiend nicht unräumlich sein. Also wir müssen immer irgendwo sein. Der Ort ist nicht vorgeschrieben, aber dass wir irgendwo sind, ist sozusagen eine Notwendigkeit. Sagt der Philosoph Stefan Günzel, Professor für Medientheorie an der Berliner Technischen Kunsthochschule. Zahlreiche Publikationen, unter anderem das Lexikon zur Raumphilosophie und das Handbuch Raum, belegen seine führende Rolle innerhalb der gegenwärtigen Raumdebatte. Raumerfahrung ist etwas Existenzielles. Damit beginnt für jedes Kind der Weg ins Leben. Ja, die Entwicklungspsychologie bereits in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, Jean Piaget ist hier zu nennen, die Annahme vertreten und auch versucht, es experimentell nachzuweisen, dass Kinder den Raum zunächst topologisch erfahren. Das heißt in Form von davor, dahinter, oder sie entdecken plötzlich, dass man durch eine Stuhllehne durchgreifen kann. Dieses Hindurch wäre auch eine topologische Raumerfahrung. Und erst ganz am Ende kommt so etwas wie eine zentralperspektivische und damit auch absolute Raumvorstellung ins Bewusstsein. Und das ist eine Erklärung dafür, warum man immer wieder auf so etwas wie eine topologische Raumerfahrung zurückgehen kann und warum es Anzeichen dafür gibt, dass es vielleicht sogar die erste und die menschlichste aller Erfahrungen ist. Im Moment werden Raumfragen in fast allen akademischen Disziplinen intensiv diskutiert. Fachleute sprechen von einem Spatial Turn, von einer Raumkehre innerhalb der Wissenschaft, die bereits in den 1990er Jahren begann. Das hat viele Ursachen. Auf einen Nenner gebracht liegt es daran, dass wir jenseits der Zeit leben. Man kann das auch die Globalisierung nennen. In jedem Fall ist die Welt nicht mehr eine unterschiedlicher Zeitepochen, sondern eine Welt des Nebeneinander von Kulturen, Lebensentwürfen, Orten im Nahen und Fernen, virtuellen oder realen. Heute können Menschen viel mehr Orte im Lauf ihrer Lebenszeit besuchen und mit viel mehr Menschen kommunizieren als früher. Ortsveränderungen brauchen nicht mehr so viel Zeit. Menschen handeln in privaten wie in politischen Kontexten viel häufiger länderübergreifend. Es ist inzwischen fast unmöglich, Medien wie das Internet staatlich zu lenken. Die Raumdebatte reagiert auf diese tiefgreifenden Veränderungen der Raumerfahrung. Sie lenkt den Fokus auf das Nebeneinander und die Vermischung von Kulturen und von unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen. Zunächst einmal muss man sich davon befreien, den Raum nur singulär als eine Schachtel sich vorzustellen. Denn die Herausforderung besteht darin, sich eine Vielzahl an Raumformen vorstellen zu können. Die Sprache kennt nicht nur materielle, dreidimensionale Räume wie Zimmer und Häuser, die man nach Länge, Höhe und Breite berechnen kann. Wenn jemand Freiräume für sich beansprucht, meint er keine größere Wohnung, sondern eine Beziehungsqualität. Auch Beziehungen konstituieren Räume, heute in Facebook-Zeiten mehr denn je. Chatrooms sind, wie der Name schon sagt, auch Räume. Beim Thema Raum gibt es viele Vermischungen. Und gerade in Bezug etwa auf Kulturen wäre es verheerend, sie als einen geografisch lokalisierbaren Kulturraum regelrecht dinghaft zu beschreiben. Stattdessen hat man es mit Raumformen wie etwa Kanälen, Rändern, Peripherien, Zonen, Durchmischungen zu tun. Der Erkenntnisgewinn hierbei besteht letztlich darin, viele verschiedene Sachverhalte miteinander vergleichen zu können. Also etwa die Expansion der Märkte in Zeiten der Globalisierung mit neuen Sozialstrukturen und diese wiederum mit veränderter Literatur und Ausprägungen in der Kunst. Raum ist eine zentrale Dimension der Gesellschaft und des Handelns, egal ob es sich um reale Räume handelt oder um Räume, die nur in Vorstellungen existieren. Auch die Räume der Mythen und Märchen, der Malerei, der Dichtung und Religion sind äußerst wirkungsmächtig. Jeder kennt das Paradies und die Hölle, obwohl niemand je dort war. Religion und Theologie beschäftigen sich auf vielen Ebenen mit der Raumfrage. Am offensichtlichsten ist dies sicher diejenige der Transzendenz, also der Jenseitigkeit des Gottes. Das wird oftmals als eine Vertikale im Raum vorgestellt, die Himmelsleiter, die Himmel und Erde verbindet. Aber auch schon die Lokalisierung des Paradieses, beispielsweise im Osten der Welt oder in Dantes Weltvorstellung der Hölle im Zentrum des Kosmos, im Inneren der Erde, das sind religiöse Raumvorstellungen. Heutzutage ist Raum dann in der Kirche, jetzt vor allem in der protestantischen Kirche, ein architektonisches Thema. Also man fragt sich, wie prunkvoll oder zurückhaltend sollte der Raum des Gottesdienstes gestaltet sein und sollte entsprechend, wie ähnlich in der katholischen Kirche, der Gottesdienst dann auch mit dieser Raumwirkung arbeiten oder sollte man sich nur ganz auf das Wort verlassen? Kirchen sind als Stätten des religiösen Kults sehr besondere Gebäude. Aber auch säkulare Bauten bestehen nicht nur aus Materie, sondern haben eine Art Ausdruck und Botschaft. Professor Stefan Günzel über das Berliner Reichstagsgebäude, das seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages ist. Mir selbst fällt am Reichstagsgebäude in seiner heutigen Form vor allem das Spannungsverhältnis von massiver Fassade bzw. den Mauern auf, die Standhaftigkeit, aber auch Abgeschlossenheit signalisieren können, während das Dach die Kuppel Transparenz und Öffnung signalisiert. Das wiederum lässt durchaus auf das Spannungsverhältnis einer Nation schließen oder überhaupt findet sich die genannte Spannung wieder zwischen der alten Inschrift, die wir über dem Eingang finden, dem deutschen Volke und dann der künstlerischen Arbeit von Hans Hake, die im nördlichen Lichthof zu sehen ist und dem Schriftzug beinhaltet der Bevölkerung. Das erste legt nämlich den Raum der Nation als eine geschlossene Schachtel zugrunde, das zweite nicht, das eher eine Öffnung des nationalen Raums betont. Wer auf das deutsche Volk Bezug nimmt, spricht von Abstammung und grenzt sich von Menschen anderer Herkunft ab. Die Bevölkerung meint die Menschen, die hier leben, egal woher sie kommen. Das Verständnis des politischen Raums ändert sich im Lauf der Zeit. Grenzen verschieben sich, Abgrenzungsstrategien ändern sich. Die Frage nach den Grenzen beschäftigt auch die Philosophen, die den Raum unter kosmologischen Gesichtspunkten beschreiben. Eine von vielen grundsätzlichen Fragen ist die: Ist der Raum endlich oder unendlich? Von der Antike bis hinein ins Mittelalter bestand die Vorstellung, dass der Raum endlich ist und an dessen Rand dann die Götter oder der eine Gott wohnt. Und dass eine perfekte Schöpfung durch diesen Gott keinen leeren Raum zulassen kann. Für den griechischen Philosophen Aristoteles ist der Raum nur die Oberfläche der Dinge. Er hat keine Ausdehnung, denn ein Ding grenzt ja immer an das andere. Wo der Fisch aufhört, beginnt das Wasser. Wo das Wasser aufhört, da beginnt die Luft. Überall Stoff und Materie und nichts dazwischen. Den leeren Raum gibt es nicht, so Aristoteles, denn die Natur verabscheut das Vakuum. Auch die mittelalterlichen Theologen dachten sich die Schöpfung als erfüllt und begrenzt. Und oberhalb der Grenzen der materiellen Welt hatte dann das spirituelle Reich Gottes seinen festen Platz. Für die mittelalterlichen Maler war dieses spirituelle Reich von großer Bedeutung. Sie malten die Gegenstände nicht dreidimensional, denn das hätte zu naturalistisch gewirkt. Die sichtbare Schöpfung sollte aber nicht so deutlich ins Bild treten, sondern hinter dem spirituellen Reich zurückstehen. Flächige Darstellungen eignen sich besser, um symbolische Verhältnisse auszudrücken, zum Beispiel indem man den Himmel golden malt, als Zeichen für die Allgegenwart Gottes. Als der Maler Giotto die Arena-Kapelle in Padua im 14. Jahrhundert mit dreidimensionalen Figuren bemalte, kam das einer Revolution gleich. Maria und der Engel Gabriel sind nicht mehr flächig dargestellt, sondern haben Gewicht, Volumen und Erdenschwere. Das weist auf die Malerei der Renaissance voraus. Im Zuge der Anerkennung von Individualität in der Renaissance kommt es unter anderem dazu, dass die bis dahin verpönte Zentralperspektive akzeptiert wird. Die Maler, die die Zentralperspektive entwickelten, berücksichtigten geometrische Erkenntnisse beim Bildaufbau, um den optischen Eindruck einer räumlichen Gegebenheit zu erzeugen. Der physikalische Raum tritt ins Bild. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass sich das Verhältnis des Menschen zur Welt verändert hat. Die bildhafte Präsenz des physikalischen Raums korrespondiert mit der Vorstellung, der physikalische Raum könnte unendlich sein, also absolut, nicht länger begrenzt durch einen spirituellen Raum. Um bei der Zentralperspektive zu bleiben, diese wäre eben eine Form, durch die dann regelrecht unbemerkt, wenn man so will, auf deren Rückseite, der absolute Raum als Medium mittransportiert wird. Also wenn Menschen diese Linien fluchten sehen, kann in ihnen so eine Vorstellung mitschwingen von Unendlichkeit. Da würde der Raum als Medium erzeugt oder mit dranhängen. Nur wiederum diesen absoluten Raum kann man ohne die Form der Zentralperspektive eben nicht direkt beobachten. Maler, die zunächst den Bildraum konstruieren und danach die Dinge hineinmalen, stellen dar, was wir noch heute sofort mit Raum assoziieren. Nämlich einen leeren Raum oder das Vakuum, in dem erst nachträglich die Dinge platziert werden. Und erst mit der Vorstellung einer solchen Leere des Raums konnte sich Newtons Idee eines absoluten Raums durchsetzen, auf dem dann die neuzeitliche und moderne Physik fußt. Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich, sagt Newton und verankert den leeren absoluten Raum endgültig im abendländischen Bewusstsein. Er stellt sich den Raum wie eine Arena oder eine Bühne mit drei linearen Dimensionen vor, die sich als grenzenlose Leere ewig erstrecken. Der Raum wird in seiner physikalischen Form unendlich und absolut. Die Frage ist nur, wo ist jetzt Gott? Newton hatte mit der Behauptung eines absoluten Raums das Problem, dass es dann keinen Platz mehr für Gott im Raum gab, wie eben noch im alten Weltbild, wo Gott am Rand oder jenseits des irdischen Raums lokalisiert war. Um dann dem Vorwurf der Gotteslästerung zu entgehen, schlug Newton vor, den Raum als ein Medium oder als das Sinnesorgan Gottes zu begreifen, mit dem dieser die Welt wahrnimmt. Das kam natürlich auch einer Herabstufung Gottes gleich, wenn man ihm nun ein Hilfsmittel andichtet, damit er seiner Schöpfung zuschauen kann. Was auf Dauer nicht sehr überzeugte. Das abendländische Denken der Neuzeit jedenfalls kam recht bald ganz gut ohne Gott aus. Newtons Vorstellung eines absoluten leeren Raumes war sehr erfolgreich. Sein zeitgenössischer Gegenspieler, der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, konnte sich mit seinem relativen Raumverständnis nicht gegen ihn durchsetzen. Was meine eigene Meinung anbetrifft, so habe ich mehr als einmal gesagt, dass ich den Raum, ebenso wie die Zeit, für etwas rein Relatives halte. Nämlich für eine Ordnung des Nebeneinanderbestehens, so wie die Zeit eine Ordnung der Aufeinanderfolge ist. Nämlich als Raum bezeichnet man eine mögliche Ordnung der Dinge, die gleichzeitig existieren. Wobei man sie als gemeinsam existierend betrachtet, ohne dabei nach ihrer besonderen Art und Weise des Existierens zu befragen. Immer wenn man mehrere Dinge zusammensieht, stellt man diese gegenseitige Ordnung der Dinge fest. Der Raum ist die Ordnung gleichzeitig existierender Dinge. Wie die Zeit die Ordnung des Aufeinanderfolgenden. Der deutsche Philosoph Leibniz meinte ganz entgegen Newton, dass es zur geometrischen Raumbeschreibung ausreichen würde, zu sagen, in welchem Verhältnis die Orte der Dinge, an denen sie platziert sind, zueinander stehen. Entscheidend ist also nicht, wo sie sich im absoluten Raum befinden, sondern nur, wie sie zu anderen Dingen positioniert sind. Mit Albert Einsteins grundstürzender Relativitätstheorie erfuhr Leibniz im 20. Jahrhundert eine späte Genugtuung. Einstein entthronte Newtons Konzept vom absoluten, unbeweglichen und leeren Raum. Er wies nach, dass der kosmische Raum keine starre Bühne, kein Container ist, sondern ein aktiver Teilnehmer am kosmischen Drama. Dynamisch, aktiv, expansiv und gekrümmt. Albert Einstein spricht aber vor allem davon, dass die Bewegung im Raum keine Bewegung durch die Leere ist, so wie Newton, durch den leeren Raum ist, so wie Newton sich das gedacht hatte, sondern man sollte es sich vorstellen oder es beschreiben als eine Veränderung der Feldeigenschaften, also der elektromagnetischen Eigenschaften dieses Raumzeitgefüges als einem magnetischen oder elektromagnetischen Feld. Einsteins Theorie betrifft den Kosmos, nicht die zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber auch der soziale Raum hat ja etwas mit Beziehung, Bewegung und Veränderung zu tun. Und so kann man sich heute durchaus mit Leibniz auch den sozialen Raum vorstellen. Der ist primär nicht dadurch bestimmt, dass sich Menschen an einem konkreten Ort befinden, sondern vielmehr dadurch, dass Menschen sich einer Gruppe zugehörig fühlen und andere, die nicht zu dieser Gruppe gehören, auf Abstand halten, gleich an welchem konkreten Ort oder in welchem Raum sie sich befinden. Das ist letztendlich die Vorstellung von einer relationalen Räumlichkeit, also Punkte, die zueinander im Verhältnis stehen. 1967 hält der französische Philosoph Michel Foucault seinen Vortrag »Andere Räume«, der, als er ihn 1984 veröffentlicht, der aktuellen Raumdebatte wesentliche Impulse gibt. Auch er ist gegen das absolute Raummodell. Wir leben nicht innerhalb einer Leere, innerhalb derer man Individuen und Dinge einfach situieren kann. Wir leben nicht innerhalb einer Leere, die nachträglich mit bunten Farben eingefärbt wird. Wir leben innerhalb einer Gemengelage von Beziehungen, die Platzierungen definieren, die nicht aufeinander zurückzuführen und nicht miteinander zu vereinen sind. Menschen erfahren den Raum, indem sie ihn konstruieren, indem sie ihn kreativ handelnd gestalten oder auch erobern und verwüsten, indem sie Wälder roden, Kriege führen, Städte planen, Websites programmieren, Netzwerke knüpfen, indem sie sich zusammenschließen, egal ob in der realen oder virtuellen Welt. Das Internet ist das Musterbeispiel eines Mediums, das Räume ohne Mauern entstehen lässt. Die Hyperlinks, die Texte miteinander verknüpfen, erinnern an die Relationsangaben, die Leibniz vor Augen hatte. Und ein soziales Netzwerk wie Facebook ist ein Raum, in dem sich Menschen begegnen, kennenlernen, zulassen oder ausschließen. Hier haben wir es weniger mit Relationsbezügen im Sinne eines Hypertexts zu tun, als vielmehr mit Ein- und Ausschlussverhältnissen, also mit Grenzziehungen. Das Entscheidende dabei und das wirklich Erstaunliche, was man sich da jeweils immer vor Augen führen muss, ist, dass die Tatsache, dass es sich hierbei um einen virtuellen oder nicht greifbaren Raum in einer Materialität handelt, er deswegen nicht weniger real ist, sondern diese Ein- und Ausschlüsse funktionieren. Das heißt, auch dieser virtuelle Raum hat, wenn man so will, eine Wirklichkeit. Und das lässt uns auch tiefe Einblicke in das Sozialwesen Mensch geben, weil Menschen tatsächlich schon auch vor dem Computer in virtuellen Räumen, nämlich in den sozialen Räumen, sich bewegen konnten, sich aufhalten konnten, denken konnten. Um ein Beispiel zu nennen, die katholische Weltkirche hat zwar ein geografisch lokalisierbares Zentrum, nämlich den Vatikan, doch der Zusammenhang der Gläubigen funktioniert weltweit. Menschen brauchen nicht unbedingt geografische Nähe, um verbunden zu sein. Das geht auch über Briefe oder Bücher oder gemeinsame Rituale und Traditionen. Das würde ich nur unterstreichen, dass das, was bei Facebook jetzt maschinisiert ist, etwas aufgreift, was Menschen sozusagen natürlich eigen ist oder als Sozialwesen eigen ist, nämlich Beziehungen aufzunehmen, Beziehungen zu beenden und ja, darüber den Sozialraum zu konstituieren. Hier ist das Ganze nur dann automatisiert, globalisiert vor allem, weil ich auch plötzlich Leute, die sich eben nicht in meinem geografischen Nahbereich befinden, zu meiner Gruppe zählen kann. Menschen lebten immer schon nicht nur auf einer, sondern auf unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen, in realen und in virtuellen Räumen gleichzeitig. Und das war schon immer etwas störanfällig. Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt, erfunden von Cervantes im 16. Jahrhundert, verliert beim Lesen von Ritterromanen den Verstand und verwechselt die Romanwirklichkeit mit der Realität. Heute wäre er vielleicht ein Gamer und würde sich im Computerspiel verlieren, man wüsste gern, mit welchen Folgen. So wie die Menschen sich einst an die Buchdruckerkunst und die Verbreitung von Romanen gewöhnen mussten, müssen sie sich seit Ende des 20. Jahrhunderts an das Internet gewöhnen. Ist die Frage nach dem Raum jetzt also geklärt? Wissen wir nun, dass das relationale Modell das Richtige ist und dass alle Räume konstruierte Räume sind? Nein, denn der Raum als solcher ist nicht wahrnehmbar. Es gibt auch keine Vorstellung vom Raum, die absolut gesetzt werden kann. In der Tat hört man sehr oft so eine verkürzende Behauptung, der Raum sei bloße Konstruktion. Im Gegenzug würde ich aber auch nicht behaupten, dass es jetzt eine Natur des Raumes gibt. Also natürlich gibt es so etwas wie die Natur, in der Vögel zwitschern und Blumen gedeihen. Ich meine jetzt aber eher die Natur unserer Wahrnehmung. Manchmal hört man da ja, dass eine bestimmte Raumvorstellung angeboren. Also so etwa dass wir eben Raum als eine Schachtel vorstellen müssen. Oder ein Leibnizianer, er sagt, wir können uns den Raum nur relational vorstellen. Und das wäre dann nicht konstruiert, sondern wäre naturgegeben. Ich meine auch gar nicht, dass man sich dazwischen entscheiden muss. Interessant scheint aber zu sein, dass wir die Fähigkeit zum Räumlichsein bekommen haben. Also das Menschsein zeichnet sich dadurch aus, räumlich zu sein. Und das ist keine Konstruktion. Das ist vielleicht so etwas wie das andere des Raums als der Raum selbst. Also dass wir die Optionen haben, absolutistisch oder relativistisch denken zu können. Selbst wenn sich ein Raummodell experimentell und mathematisch erhärten lässt, bildet es noch längst nicht alles ab, was Menschen im Umgang mit Räumen beschäftigt. Und die Wahrnehmung des Raums ist oft auch eine Frage des Standpunktes und der Machtposition. Für Menschen, die wenig Macht haben, ist der Raum empirisch betrachtet eine Schachtel mit starren Begrenzungen. Für unwillkommene Asylbewerber zum Beispiel, für Gefängnisinsassen, für Arbeiter, über denen Fabriken zusammenstürzen, oder für Menschen, die sich die Miete für eine Wohnung mit ausreichend Platz nicht leisten können. Professor Stefan Günzel fragt sich, ob es jenseits der Konstruktion in Form von Vorstellungen auch Machtverhältnisse im Raum oder des Raumes gibt, gerade in Zeichen der Globalisierung. Und hier haben wir vielleicht so das Verhältnis, dass Raum als globaler Raum oder als Wirtschaftsraum für den einen als eine reine Möglichkeit oder Konstruktion erscheint. Das wäre dann so der Typ Börsenspekulant. Für den anderen, der aber etwa den Folgen der Spekulation leidet, wie der Hungernde, ist der Raum eine reine Faktizität. Ein Ende des Nachdenkens über den Raum ist also nicht abzusehen, denn die Geschichten, die sich über ihn erzählen lassen, die Fragen, die er aufwirft, sind schier unendlich. Mir scheint am wichtigsten daran zu sein, diese unterschiedlichen Arten von Räumen, Räumlichkeiten, diesen bewusst zu sein, um nicht zu sagen, es gibt nur die eine Form, es gibt nur diese Art. Das ist eigentlich mein Ziel und Anliegen. Sie hörten Mensch und Raum. Modelle, Bilder, Vorstellungen von Brigitte Kohn. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Technik Ruth-Maria Ostermann und Mathis Gann. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.